Kundgabe 5423. Empfangen durch Bertha Dodder am 28.06.1952. Gesetzmäßige Rückführung. Erdengang. Der Gang durch das Erdenleben zum Zwecke der Aufwärtsentwicklung des Geistigen ist die einzige Möglichkeit für dieses, wieder in den Urzustand einzutreten, den es einstmals freiwillig aufgab. Darum muss dieser Gang von jedem Wesen zurückgelegt werden, weil ein plötzliches Zurückführen zu Gott nicht möglich ist, alles aber wieder zu Gott gelangen muss, um die Urbestimmung erfüllen zu können, als gottgleiches Wesen mit ihm zu wirken, in Kraft und Licht. Der Wille des Wesens beraubte es einst seiner Kraft und seines Lichtes, und es trat aus der göttlichen Ordnung heraus, die auf der Vollkommenheit des Wesens gegründet war. Diese göttliche Ordnung muss wieder von dem Wesen anerkannt werden, und darum muss es sich erst im gebundenen und zuletzt im freien Willen wieder in die Ordnung einfügen, um die verlorene Vollkommenheit wiederzuerlangen und in göttlichem Willen die Kraft zu nützen, die ihm nun wieder zur Verfügung steht. Der Gang durch das Erdenleben also ist eine Rückführung zur Ordnung, die im gebundenen Willen auch vonstatten geht, doch im Zustand des freien Willens scheitern kann, dass das Wesen dann wieder bewusst sich wieder die göttliche Ordnung vergeht, also zurückfällt, wo es aufwärts steigen soll. Es ist also das Erdenleben als Mensch überaus bedeutsam, denn in diesem entscheidet es sich, ob die einstige Vollkommenheit wieder erreicht wird oder ob das Wesen den im gebundenen Zustand erreichten Reifegrad wieder verliert. Das Wesen selbst entscheidet als Mensch über sein Los in der Ewigkeit, beziehungsweise es schiebt den Zustand der Vollkommenheit, das Vergöttlichen seiner Seele, wieder Ewigkeiten hinaus und wird darum auch Ewigkeiten noch unselig sein, weil es keine Seligkeit gibt ohne Vollkommenheit. Das Erdenleben also ist die letzte Gelegenheit auf endlos lange Zeit, denn wenngleich Gott auch diese Seele nicht aufgibt und auch ihr letzten Endes Glückseligkeit beschieden ist, es muss das Wesen Ewigkeiten in einem Zustand der Qual, der Licht- und Kraftlosigkeit verbringen, weil Gott nicht wieder das Gesetz der ewigen Ordnung handeln kann und darum auch nicht Licht und Kraft dem Wesen zuführen, das sich selbst nicht in seine göttliche Ordnung einfügt. Betrachtet ihr Menschen nun von dieser Seite euer Erdenleben, dann wird euch auch die große Verantwortung bewusst, die ihr traget für eure Seele, für das der Vollkommenheit zustreben sollende Geistige. Euch stehen alle Möglichkeiten zur Verfügung. Ihr könnet das Ziel auf Erden erreichen, doch nicht ohne euren eigenen Willen. Denn dieser war es, der sich von Gott entfernte, und er muss daher auch wieder zu Gott hinstreben, um die Ordnung wiederherzustellen, die das Wesen einstmals umgestoßen hat, was sich verständlicherweise auch an ihm selbst auswirkte, als unglückseliger Zustand, der keineswegs Gott gewollt ist und daher aufgehoben werden muss. Dass euch Menschen darüber jede Erkenntnis fehlt, ist die Folge davon, denn Erkenntnis ist Licht, und dieses gabet ihr freiwillig hin. Doch ihr könnet wieder zum Licht gelangen, wenn ihr es anstrebt. Schon das Verlangen, Kenntnis zu erhalten vom Sinn und Zweck eures Erdenlebens, führt euch auch die Kenntnis zu. Doch dann solltet ihr auch alles tun, was ihr erkennet als Gott gewollt, was seiner ewigen Ordnung entspricht. Dann strebet ihr bewusst die Vollkommenheit an. Dann wird euer Erdengang erfolgreich zurückgelegt. Dann fügt ihr euch im freien Willen ein in die göttliche Ordnung. Und ihr nähert euch dem Urzustand. Ihr strebt freiwillig Gott an und kehret also zu dem zurück, von dem ihr einst euren Ausgang genommen habt. Ihr kehret zurück ins Vaterhaus, wo ihr voller Liebe erwartet und empfangen werdet, um nun in Ewigkeit nicht mehr von dem zu gehen, der euch liebt und euch Seligkeiten bereiten will ohne Ende. Amen.